Meine Zuhörer, eine endgültige Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des phänomenalen Durchbruchs von der reinen Instrumentalmusik zum Wort in Beethovens 9. Symphonie wird es nicht geben. Es ist bekannt, dass Richard Wagner hierin etwas wie Prophetie seines Gesamtkunstwerks erblickt hat. Vielleicht ist Beethoven dem innersten Streben der sogenannten absoluten Musik gefolgt. Diese möchte zweifellos etwas sagen. Sie trifft in ihren großen Werken auch den Wahrheitsgehalt. Sie nennt den Namen, wie Adorno es einmal ausgedrückt hat, aber als Rätsel. Die Sprache dagegen möchte es direkt sagen, aber sie trifft das Zentrum nicht, es entgleitet ihr. Keine Worte vermögen bis jetzt den musikalischen Ausdruck unmittelbar zu treffen. Die Divergenz Sprache-Musik kommt im Finale der 9. Symphonie an den Tag. Ja, bildet ein Moment der Wahrheit dieses großen Werkes. Der Ausdruck, jenes Sprechenwollen, dessen Rätsel wir zu ergründen suchten, steigert sich ja die ganze Symphonie hindurch bis zu den final einleitenden Rezitativen, dem äußersten instrumentalen Parlando. Etwas später bricht dann das Wort wirklich durch, zunächst übrigens Beethovens eigene Worte, dann erst Schillers Hymne. Ist das Rätsel der Aussage der vorhergehenden Sätze nun gelöst? Sagen die Worte im Klartext nun endlich das, was die Symphoniesätze vorher wortlos sagen wollten? Kommt nun das Innerste der Musik zur Sprache? Keineswegs. Im Gegenteil werden jene schillerschen Worte ohnmächtig gegenüber der Musik, von deren Strudel mehr und mehr erfasst und verschlungen. Am Ende verstehen wir die Worte nicht mehr, sie wiederholen sich unablässig, sie taumeln, sie tanzen und so schließt sich der Kreis. Es ist verwunderlich, dass bei der 9. Symphonie von Beethoven immer nur vom Durchbruch des Wortes gesprochen wird, aber nicht vom umgekehrten Prozess des Untergehens dieses Wortes in den Wirbeln von Musik und rauschhafter Bewegung. Es gibt eine recht aufschlussreiche Bemerkung in einem Skizzenbuch bereits von 1811. Beethoven notiert dort, Zitat, Ouvertüre ausarbeiten, Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, abgerissene Sätze wie Fürsten sind Bettler, nicht das Ganze. Abgerissene Sätze aus Schillers Freude zu einem Ganzen gebracht. Zitat Ende. Es erhält hieraus, dass es Beethoven eben nicht um das sprachliche Ganze, das heißt den inneren Gedankengang in Schillers Hymne geht. Er will vielmehr herausgerissene Sätze dazu benutzen, um musikalisch zu einem Ganzen zu gelangen. Von den insgesamt 9 Strophen vertont Beethoven etwas mehr als 3, wobei er verschiedene, durchaus nicht den Sinn erhellende Umstellungen vorgenommen hat. Hölderlin vergleichbar durchdringen sich ja im Schillerschen Gedicht auf sehr merkwürdige Weise Antike und Christentum, dionysische und christliche Elemente. Dazu spielt das Rousseau'sche Ideal der guten, nicht verstörten Natur zusammen mit dem revolutionären Elan der Epoche eine große Rolle. Wenn man bedenkt, dass Schiller im Pietismus aufgewachsen war, so wirken etwa dionysische Verse wie »Lass den Schaum zum Himmel spritzen«, »Dieses Glas dem guten Geist überm Sternenzelt dort oben« fast blasphemisch, quasi als ein Prosit dem lieben Gott. Die Frage nach dem Schöpfer wird nicht wie im Christentum zusammen mit dem Seufzen der Kreatur, Paulus, gestellt, sondern im Zusammenhang mit Freude und Harmonie. Es findet keine Auseinandersetzung mit der Verstörung der Natur und des einzelnen Menschen statt. Der Begriff befreiter Menschheit rauscht über den Einzelnen hinweg. Wer einsam ist und keine Sympathie gibt und nimmt, wird ausgeschlossen. Und wer's nie gekonnt, der stehle weinend sich aus diesem Bund. Diese Worte, ein kaum lösbarer Widerspruch zur wahren Humanität, für die die Hymne doch einsteht, werden von Beethoven gleichsam nur in Klammern, nämlich Piano, vertont. Die Stelle wirkt auf diese Weise immer etwas verlegen. Ihre Unangebrachtheit kommt darin heraus, dass in all der Großzügigkeit der Umgebung plötzlich eine einzelne Bewegung im Piano, nämlich jenes sich herausstehlen, musikalisch extra illustriert wird. In Schillers 9 Strophen ist sowohl von Göttern die Rede, Göttern kann man nicht vergelten, schön ist's, ihnen gleich zu sein, dann wird von einem Gott gesprochen, droben überm Sternzelt wird ein großer Gott belohnen. Und endlich erscheint auch in den Strophen der Schöpfer und sogar der liebe Vater. Indessen erscheinen diese Namen bei Schiller in anderem, ungewissem Licht. Die Imagination der Freude und ihr Taumel löscht nicht den Zweifel. Bei den Worten »Ahnest du den Schöpfer Welt? Such ihn überm Sternzelt, über Stern muss er wohnen«, ist dieses »muss« ja doppeldeutig. Es könnte logische Konsequenz oder auch nur Vermutung mit diesem Muss gemeint sein. Beethoven hat genau dies gehört und setzt den Zweifel in Musik, indem er den Satz »muss er wohnen« pianissimo auf den unaufgelösten dissonanten Nonenakkord verklingen lässt. Der Schöpfer sowohl wie der liebe Vater bleiben in diesem Gedicht ungeschaut und unbekannt. Einerseits geht ja der Überschwang der Hymne über alle Grenzen. Andererseits verrät eine meist weggelassene, ästhetisch anfechtbare Strophe auch Resignation, eine heitere Abschiedsstunde, süßer Schlaf im Leichentuch. So scheint mir die Geste des ganzen Gedichtes doch nicht die der Gewissheit, sondern vielmehr der Ahnung. Nicht die des Habens, sondern die des Noch-Nicht-Habens der äußersten Freude. Und dies, das eigentlich Bedeutsame an dieser Hymne, hat Beethoven genau vernommen. Die höchste Anstrengung, ja Überanstrengung menschlicher Sehnsucht, ist in seinem Finale, in seinen extremen Lagen, in seinem nie erreichbaren, eigentlich gemeinten Klang musikalisch realisiert. Für die Interpretation müsste das bedeuten, gerade nicht affirmativ triumphierend zu musizieren, sondern in allem Überschwang müsste immer noch diese Geste des Nichthabens zu hören sein. Dieses Nichthaben, das noch nicht vollendete, die tiefste Wahrheit des Stückes, kommt nun bereits in der fragmentarischen Form des Finales an den Tag, die vielen Konzerthörern, so oft sie dem Werk auch begegnet sind, immer ein Rätsel bleibt. Nicht umsonst sprach Beethoven in seiner Notiz sehr betont von abgerissenen Sätzen zu einem Ganzen gebracht, wenn er hier auch nur den Text und nicht die Musik meinte. Aber gerade das prägt auch ihr Wesen. Fragmentarisch wirkt bereits das rezitativische Eingangsportal mit seinen Friesen von Erinnerungen an die vorigen Sätze. Instrumentalvariationen beginnen dann ihren geordneten Verlauf, brechen ab. Es kommt dann zu einem Neuanfang, wie übrigens auch im ersten Satz. Und nun ereignet sich das Phänomen des Sprachdurchbruchs. O Freunde, nicht diese Töne. Merkwürdig verspätet überdies, da doch jene anderen Töne, die angenehmeren, freudenvolleren, schon längst in mehreren Instrumentalvariationen aufklangen. Und dann folgen wieder Variationen mit Unterbrechungen. Als eine solche wirkt bereits, obwohl noch Variation, der B-Dur-Abschnitt, froh wie seine Sonnenfliegen. Mit der Konsequenz des großen Fugatos. Wieder konstituiert sich die Variationsgestalt danach und wieder zerbricht sie bei seit umschlungen Millionen. Und endlich führt eine letzte erweiterte Variation als Doppelfuge zum Ende, das sich selbst widerspricht. Denn es soll hier im Grunde kein Ende sein, so wie ja auch schon der Zeitpunkt des Anfangs in diesem Finale gleichsam fraglich war. Angesichts solcher musikalischer Tatbestände erhebt sich die Frage, wie ein Dirigent hier verfahren soll. Soll er vereinheitlichen, indem er zum Beispiel die Abbrüche und Pausen tunlichst überbrückt? Oder soll er im Gegenteil die fragmentarische Gestalt des Finales unterstreichen? Soll er also souverän als Beherrscher der losgelassenen musikalischen Gewalten auftreten und diese bändigen? Oder sich im Gegenteil ihnen ganz überlassen, sich von ihnen gleichsam zu neuen Ufern tragen lassen? Sind die Massen, die sich in diesem Finale zweifellos in Bewegung setzen, schon von einem Führer, einem Napoleon, in Marsch gesetzt? Oder folgen sie spontan einem unwiderstehlichen inneren Impuls? Steht der Dirigent hier nicht im Grunde vor dem Herrschaftsproblem? Greifen wir einige Beispiele heraus. Entscheidend etwa ist der erste Auftritt der einstimmigen Instrumentalhymne mit ihren Variationen nach der rezitativischen Einladung. Wir hören die letzten Rezitativtakte und den Aufbruch der Hymne von den Berliner Philharmonikern unter Herbert von Karajan. Wir haben hier, wenn bei Karajan zuerst die Freudenmelodie erscheint, den Eindruck einer sehr leisen, aber doch schon fertigen Gestalt, die auf ein Zeichen des Regisseurs die Bühne betritt. Furtwänglers Konzertaufnahme aus den 50er Jahren ist mit zahlreichen rein aufnahmetechnischen Mängeln behaftet. Auch spielen etwa in der Präzision einige Zufälligkeiten hinein, wie sie bei einem Konzertmitschnitt sich nur zu leicht ereignen können. Aber welch ein Moment ist hier aufbewahrt? Aus der Vergangenheit, die schon im Dunkel liegt, leuchtet hier ein einzelner musikalischer Augenblick hervor. Zunächst ist die Pause nach dem Rezitativ überlang, wie übrigens alle Pausenabbrüche in diesem Stück bei Furtwängler. Denn einerseits betont er das Fragmentarische in diesem Finale. Andererseits kann man bei ihm fast nicht von einem Einsatz der großen Melodie reden. Keine fertige Gestalt springt hier hervor, sondern es ist, als entstünde sie gerade erst, diese Melodie. Und der Dirigent Furtwängler schaut diesem Werdeprozess verwundert zu. So geht es zunächst viel langsamer als bei den anderen Dirigenten. In den ersten zwei Variationen scheint, wie Sie später hören werden, die Helligkeit nur langsam zuzunehmen. Und erst in der dritten Variation, die das Tempo steigert, gewahren wir die ganze Macht dieser Gestalt, die ungestüm vorwärts drängt, mit noch unbekanntem Ziel. wie sehr Karajan die Pausen zu überspielen sucht, ja sie als Gegenkraft zu den Tönen eigentlich gar nicht wahrnimmt, sieht man in dem Augenblick des Sprachdurchbruchs. Karajans Bariton, José van Damme, kommt ohne vorgeschriebene Pause unmittelbar nach dem instrumentalen Vorspiel. Es bleibt sozusagen keine Zeit für einen Doppelpunkt. Bei Scholti etwa ist die Pause deutlich als eine vorbereitende Interpunktion artikuliert. Der Solist ist hier Martti Talvella. Verfolgen wir von hier aus Scholtis im Ganzen sehr gelungene Aufnahme weiter, so zeigt sich bei dem Gesang des Baritons ein Schönheitsfehler. Statt sich der großzügigen Linie Scholtis kraftvoll einzufügen, versucht er, gewissermaßen auf eigene Kosten, sich und seine Freudigkeit zu profilieren und streift bedenklich die Grenze des Neckischen. Bei Karajan geht es sachlicher zu. Dirigent und Solist sind gewissermaßen gleichgerichtet. Indessen zwingt Karajan seine Choristen oft durch abgesetztes Singen in den starren Marschtritt des Kollektivs. Der Fruchtwänglerische Chor hat zunächst einen ganz anderen Raumklang, wahrscheinlich zu viel Raum. Man kann aber doch erkennen, dass er keineswegs staccato singt. Zusammen mit der Raumwirkung ergibt das ein quasi impressionistisches Bild vom spontanen Aufbruch einer Masse und keineswegs vom verordneten Marschieren. Bisher zeigten alle Variationen die melodische Linie unverändert, wenn sich auch ihre Temperatur, wenn man so sagen darf, stetig steigert. Dann wird die Melodie figurativ gebogen, verflüssigt sich mehr und mehr. Das Ziel der Steigerung liegt in dem Satz »Und der Cherub steht vor Gott«. Dieses Wort »Gott« wird zuletzt in einer riesigen Fermate ausgehalten. Der Akkord besteht aus nur zwei Tönen F und A. Die Quinte C fehlt. Der Klang vermittelt den Eindruck, als werde ein ungeheurer leerer Raum umfasst. Der Hohlraum innen scheint unbegrenzt, während sich vom tiefsten F zum höchsten A ein riesiger Bogen spannt. Höchst bemerkenswert, dass Strawinsky in seiner Psalmensymphonie in einem ähnlichen Zusammenhang für den gleichen Begriff Gott, lateinisch Laudate Dominum, den strukturell gleichen Akkord anwandte, nur nicht wie hier in F, sondern in C. Hören wir den zweiten Teil der dritten Variation Beethovens, zuerst von Karajan. Bei allem Elan gerät ihm die Steigerung im Ganzen zu statisch. Oft hat man in seiner Darstellung mehr den Eindruck, dass die Massen angetrieben werden, statt dass sie aus eigenem Impuls vorwärts drängen. Dynamischer und mit Realisierung der Beethovenschen Staccato-Vorschrift gerät Scholti die Steigerung. Erst bei Fruchtwänger gelingt etwas, was ich so an dieser Stelle nie gehört habe. Man hat den Eindruck, dass, obwohl die Führung sicher bleibt, der Dirigent selbst von der Bewegung fortgerissen wird. Nicht er scheint der Initiator zu sein, sondern die vielen. Hier ist auf atemberaubende Weise verwirklicht, was Schillers Text zusammenbringt, nämlich das Dionysische, das sich zu wildem Taumel steigert und das doch vom Christlichen zuletzt aufgefangen wird, von dem Choralartigen, und der Cherub steht vor Gott. Die Stelle gerät bei Fruchtwängler zu einer konkreten Vision. Die große Variation in neuer Tonart B-Dur über den Text »Froh wie seine Sonnen fliegen, wandelt Brüder eure Bahn«, das »wandelt« wird von Beethoven ins dynamischere »laufet« verändert. Diese Variation fügt dem Orchester den in klassischer Zeit sogenannten türkischen Klang hinzu. Neben den Pauken erscheint nun Triangel, Becken und große Trommel. Der Sechs-Achtel-Rhythmus mit seinen übergebundenen Synkopen steht ebenso wohl für die Bewegung des Marschierens und die des Fliegens ein. Und so hat allein die rhythmische Gestalt etwas Utopisches, weil sie Unvereinbares zusammenbringt. Den Rhythmus dieser Episode bei der Darstellung zu treffen, ist denn auch außerordentlich schwierig. Karajan trifft hier nicht ins Zentrum, weil er um Haaresbreite unter dem hier angemessenen Tempo bleibt. Am meisten fällt das auf, wenn die Singstimme hinzutritt. Laufet, Brüder, eure Bahn klingt etwas unnatürlich, wie skandiert. Und die mit äußersten Kräften aufgeladene und dennoch schwerelos dahinschwebende Gestalt erscheint nicht ganz. Bei Fruchtwängler ist das Tempo etwas schneller. Die rhythmische Zeitgestalt ist um kaum messbare Momente verändert. Und so stellt sich der Ausdruck des Schwingens ein. Orchester und Solist verschmilzt in einer einzigen Bewegung zwischen vorwärts marschieren und schweben. Und abermals steigt und steigt die Spannung, bis sie sich ins Fugato hineinlöst. Dies Fugato, das Sie später hören werden, ist ein beethovenscher Blick in den Kosmos, nämlich musikalische Mimesis des Umeinanderkreisens der Gestirne. Unmöglich, allen Situationen dieses Finales gerecht zu werden. Am Ende noch eine allgemeinere Bemerkung. Es drängt sich noch einmal die Frage nach dem Gelingen oder dem Misslingen dieses Finales auf. Verglichen mit den anderen Sätzen bleibt die Gestalt des Letzten problematisch und wird wohl von vielen Hörern wegen ihres hohen Ethos oder als so etwas wie ein krönender Abschluss in Kauf genommen. Beethoven erfuhr die Französische Revolution und lebte in der Restaurationszeit. Gleichsam eingespannt zwischen Utopie und Realität. Eine gewisse Disharmonie der Formverhältnisse nicht nur, sondern zum Beispiel auch eine Unausgewogenheit zwischen solistischen und chorischen Partien ist festzustellen. Man könnte behaupten, dass darin das Verhältnis von Individuum und Kollektiv sich abbildet. Utopie wäre, dass das Besondere im und durchs Allgemeine zu sich selber kommt. Es wird hier indessen nicht, wie es doch nahegelegen hätte, eine bruchlose Synthese komponiert. Die Solisten fungieren vor allem als Vorsänger des Chores, nicht eigentlich als Individuen. Einmal allerdings wird mit größter Anstrengung versucht, höchste individuelle Profilierung in kleiner Gemeinschaft darzustellen, in der berühmten, auch durch die fremde Tonart E-Dur ganz besonders hervorgehobenen Quartettstelle, wo dein sanfter Flügel weilt. Sehr klar kommt die Stimmführung in Karajans Aufnahme heraus. Richard Wagner fühlte sich durch die Anstrengung dieses wunderbaren polyphonen Kraftfeldes derartig gestört, dass er für vereinfachende Abänderungen plädierte, in Verkennung der für Beethoven doch so kennzeichnenden Tatsache, dass ein anscheinendes klangliches Misslingen gerade den Durchblick auf den Wahrheitskern eines Werkes freigeben kann, die außerordentliche Anstrengung, das schwierig zu singende, unsangbare, ist doch wieder nur ein Zeichen dafür, dass diese Musik noch nicht am Ziel ist, wie viel weniger erst die Wirklichkeit. Zum Abschluss eine kurze Charakterisierung der in den drei Sendungen angesprochenen Darstellung. Karajan lässt, wie wir hörten, die Situationen der instrumentalen Symphoniesätze, besonders das Scherzo und das Adagio, in einer besonderen Transparenz erscheinen. Eine Achse durch das Ganze aber, ein hindurchziehender Kraftstrom, ist eigentlich nicht zu erkennen. Das tritt besonders im Finale zutage, das bei Karajan mehr von außen als von innen her bewegt klingt. Manches erscheint trotz allem Aufwand hier mehr statisch als dynamisch. Scholtis Aufnahme, die Sie morgen im Ganzen hören werden, ist dagegen nicht nur im Einzelnen, sondern auch als Ganzes überaus sorgfältig geplant und disponiert. Von Anfang bis zum Ende folgt er der großen Linie. Die einzelnen Sätze sind bei ihm nicht Situationen, die nur wechseln, sondern Stationen der großen Fahrt. Wie sich gegen Widerstände der erste Satz in Bewegung setzt, wie sich die Kräfte im zweiten Satz mobilisieren, wie sich der dritte Satz in unbegrenzte Weiten dehnt und der vierte ans Ziel gelangt, das ist meisterhafte musikalische Darstellung. Alles bei Scholti steht freilich unter dem Bann seines durchdringenden Willens, auch die lyrischen Episoden. Selbstvergessenheit ist ihm hier fremd. Das ist die einzige Grenze, die ich bei ihm zu erkennen vermag. Er bleibt immer Herr des Ganzen. Furtwänglers Aufnahme ist wohl von allen anderen, die man heute hören kann, dadurch unterschieden, dass er sich in diesem einen aufbewahrten Konzertmoment der Vergangenheit vollständig dem Zug der Sache überließ, erkennbar nichts mehr wollte, keine Absichten mehr verfolgte, sondern sich etwa wie ein Schwimmer im Strom verhielt. Hier hat man nicht mehr den Eindruck von souveräner Verfügung und Herrschaft des Dirigenten über die Musik, sondern gerade umgekehrt von Musik über den Dirigenten, der all seine Meisterschaft darin gipfeln lässt, sich willig überwältigen zu lassen. Es gibt hier improvisatorische Züge, die man diskutieren möchte. Aber es gibt im Zusammenhang damit auch ein Zeitempfinden bei Furtwängler, das jedem Detail seine eigene Zeit gibt, jeder Pause ihren eigenen Ausdruck, das das Fragmentarische betont, weil der Zug des Ganzen so mächtig überall wirkt. Die Versöhnungsutopie des letzten Satzes erscheint bei ihm vielleicht am reinsten. Hören Sie jetzt das Finale aus Beethovens 9. Symphonie, gespielt vom Orchester der Bayreuther Festspiele 1951 unter der Leitung von Wilhelm Furtwängler. Die Vokalsolisten sind Elisabeth Schwarzkopf, Sopran, Elisabeth Höngen, Alt, Hans Hopf, Tenor und Otto Edelmann, Bass. Ferner hören Sie den Chor der Bayreuther Festspiele 1951. Thank you. Musik.